Hallöchen und willkommen beim Filamente-Podcast. Mein Name ist Jerry und das hier ist die 12. Folge dieses Strick-Podcasts am 31.01.2016. Ihr findet die begleitenden Notizen auf meinem Blog unter www.filamente.blogspot.de, mein Profil auf Ravelry als Schwanengesang und mein Profil auf Instagram unter filamente.podcast. Hallöchen! Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das ist die erste Folge für dieses Jahr. Und ja, fast einen Monat nach Neujahr wünsche ich euch einen guten Rutsch und ein frohes Neues. Ich hätte schon früher was aufgenommen, aber ich habe in letzter Zeit nicht wirklich viel gestrickt und da fand ich es witzlos, einen Podcast aufzunehmen, der keinen Inhalt präsentieren kann. Von daher habe ich erstmal eine Weile gewartet, bis ich etwas mehr zu erzählen habe. Und damit habe ich heute für euch 4 fertige Projekte und eines, das noch auf den Nadeln ist. Das erste fertige Projekt ist ein paar Socken. Ich habe bei einem Sockenknitterlon mitgemacht vom Knitting Expert Podcast. Der ist so entstanden, dass Mina von diesem Podcast zusammen mit einer Freundin oder einer anderen Podcasterin eine Wette hatte, wer die meisten Socken in einem Monat stricken kann, und sie haben das zu einem Knitterlon ausgeweitet. Ich finde Sockenknitterlons ziemlich cool, weil ich zwar sehr viel Sockenwolle habe und auch kaufe, einfach weil so ein Knoll nicht teuer ist, und wenn ich dann in der Stadt bin und einfach mal nach Wolle gucke, dann ist es für mich ziemlich leicht, mal schnell ein Knoll einzupacken. Ist ja nur eins und macht ja nicht viel aus. Aber insgesamt habe ich fast 20 Knoll, glaube ich. Ich weiß, für viele ist das nicht viel, für andere ist das sehr viel. Mir ist das zu viel und ich würde das gern etwas abbauen, und ich habe auch schon seit mehreren Monaten, glaube ich, keine neue Sockenwolle mehr gekauft und möchte die jetzt abarbeiten. Im Socktober letzten Jahres habe ich leider nicht viel fertig bekommen. Ich habe nur 2 Paar Socken gestrickt und beides waren aus dickerer Sockenwolle. Im Dezember hatte ich dann sogar wieder Lust, Socken zu stricken, aber da dachte ich mir, das hebe ich mir jetzt auf bis zum Januar, wenn dieser Knitterlong angeht, und dann habe ich etwas, worauf ich mich freuen kann, und stricke ganz viele Socken. Gestrickt habe ich dann letzten Endes ganze 2 Paare. Das erste Paar habe ich aus selbstgefärbter Sockenwolle gestrickt. Die ist lila in verschiedenen Schattierungen. Und ich habe da einfach glatt rechts Socken gestrickt, Toe-up, mit kontrastfarbenen Spitzen und Fersen in weißer Merino-Sockenwolle. Die weiße Merino-Sockenwolle ist von Lana Grossa. Und die hatte ich quasi als Reste übrig von einem Projekt, das ich ribbeln musste. Und ich finde, die Wolle verträgt das Ribbeln nicht so gut. Und da dachte ich mir, verwende ich das mal für Socken. Außerdem weiß ich nicht, wie die Haltbarkeit von Merino-Sockenwolle ist, wenn man sie wirklich an den Füßen trägt. Und da dachte ich mir dann, wenn ich nur die Spitze und die Ferse aus dieser weicheren Sockenwolle habe und dass diese Sockenwolle nicht sehr haltbar ist und schnell filzt oder so, dann ist das nicht ganz so schlimm, wie wenn es die ganze Socke trifft. Die Socken sind, wie gesagt, toe-up gestrickt und mit einer Bumerang-Ferse anstatt einer Afterthought-Heel. Und was für mich neu war, war der Picot-Abschluss, den ich gestrickt habe. Und das geht so, dass man eine gewisse Anzahl Maschen glatt rechts strickt, dann eine Reihe oder Runde Abnahmen und Umschläge, also 2 rechts zusammen, glaube ich, und einen Umschlag immer im Wechsel. Und dann nochmal dieselbe Anzahl an Reihen in glatt rechts, Runden in glatt rechts. Und dann kann man das umklappen und festnähen und hat dann diesen Picot-Abschluss. Ich finde das sehr schön. Und diese Naht, mit der ich es festgenäht habe, ist auch schön sauber geworden und ziemlich fest. Von daher habe ich das Gefühl, dass die Socken gut am Fuß halten werden, obwohl da eben nicht dieses elastische Rippenbündchen ist. Allerdings kann ich dazu noch nicht viel sagen und auch nichts dazu, wie sich die Merino-Sockenwolle beim Tragen verhält, weil die Socken seitdem in meinem Schrank sind und ich sie noch nie angezogen habe. Das zweite Paar Socken ist aus Regia. Das ist die Flomania in der Farbe Neon Flower. Und das ist Neongelb, Neongrün, Neonpink und Neonorange. Ich fand die Flomania schon immer toll, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Aber ich hatte schon damals zu viel Sockenwolle und habe es mir ziemlich lange verkniffen, welche zu kaufen. Irgendwann bin ich dann aber doch schwach geworden und habe mir 2 verschiedene Farben gekauft. Ich habe schon online gesehen, dass die Farben stark ausbluten sollen. Aber ich habe meine Knäule gekauft, als ja die Kollektion schon im Abverkauf war, also ziemlich gegen Ende. Die kann man ja jetzt eigentlich nicht mehr kaufen, soviel ich weiß. Irgendwo gibt es wahrscheinlich noch Restbestände, aber rein regulär ist die Kollektion vorbei. Und ich dachte mir, vielleicht gab es die Probleme nur am Anfang und wer im Laufe der Produktion hätte sich da was getan und die Färbung sei verbessert worden. Dem war leider nicht so. Zumindest bluten meine Socken genauso aus, wie es überall schon im Internet stand. Was ich ziemlich schade finde, denn diese Sockenwolle lebt ja wirklich von den starken, knalligen Farben. Und wenn die nach einmal waschen nicht mehr da sind, beziehungsweise die Farben auch verlaufen, dann ist einfach der Witz vorbei. Allerdings finde ich diese Färbung sehr schön und mir hat das Stricken richtig viel Spaß gemacht. Es war auch nur eine Glattrechtsocke, also zwei Glattrechtsocken ohne Muster, diesmal vom Bündchen aus runtergestrickt. Und ich hätte mir gern noch ein paar Stulpen gestrickt, also Beinstulpen, ganz kurze. Allerdings hat das Garn dann doch nicht gereicht, was ziemlich schade ist, weil ich habe einfach ein Herz für die 80er, das habe ich schon mehrmals erwähnt, glaube ich. Und ich habe das mir so cool vorgestellt, da so ein paar Neon-Beinstulpen zu haben. Aber ich habe noch zwei Knäule Flurmania in der anderen Farbe, Neon Rainbow, glaube ich. Oder verwechsel ich gerade die Namen? Auf jeden Fall habe ich noch zwei Knäule, beides dieselbe Farbe und das ist mehr so Neonlila. Und da kann ich ja ein Knäuel hernehmen und daraus Socken stricken und das andere für Stulpen hernehmen. Also mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich überlege, ob ich trotzdem noch eins oder zwei von den Knäueln kaufe. Allerdings, ja, wie gesagt, beim Waschen ist es stark ausgeblutet. Ich habe auch Flecken bekommen an anderen Stellen der Socken. Und auch bei den weiteren Wäschen, ich habe die Socken bislang nur von Hand gewaschen, sind die Farben weiter ausgeblutet. Und auch allein vom Tragen habe ich schon gemerkt, zwischen den Wäschen bildet sich da irgendwie ein Grauschleier und die Farbe reibt sich ab oder zieht schnell Schmutz an, ich habe keine Ahnung. Ist einfach nicht mehr so schön. Und das waren meine beiden Socken, die ich gestrickt habe für diesen Knit-Along. Und das waren die einzigen Sachen, die ich in den ersten 1, 2, nee, 2 oder 3 Wochen des Januars gestrickt habe. Deswegen, ja, wie gesagt, es ist jetzt die 8. Minute fast und da gab es nicht so viel zu erzählen. Deswegen habe ich bis jetzt gewartet. Als nächstes fertig bekommen habe ich den Viajante. Und das war auch eines meiner Ziele für das Jahr 2016. Das habe ich schon erzählt. Das Garn habe ich schon seit nee, 2 Jahren bestimmt schon in meinem Vorrat und wusste dann irgendwie doch nicht, was ich daraus machen soll, weil es ein Single ist und daher nicht sonderlich strapazierfähig. Aus 100% Merino. Und nachdem ich mit meiner Sandbank fertig war, habe ich gemerkt, dass es mir irgendwie Spaß macht, ein riesiges Tuchprojekt immer auf der Seite zu haben, das ich hernehmen kann, wenn mir andere Sachen zu kompliziert sind und ich einfach nur glatt rechts vor mich hinstricken möchte. Und dann habe ich eben den Viajante angefangen. Ja, ich weiß nicht, muss ich erklären, was der Viajante ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder hat den schon, aber ich erkläre es trotzdem kurz. Das ist dieses Dreieckstuch in glatt rechts gestrickt, das in der Runde gestrickt wird und deshalb auch als Poncho getragen werden kann. Und das Muster kam vor 3 Jahren raus und bis inzwischen haben alle, die einen Viajante wollen, ihn, glaube ich, auch schon gestrickt. Und im Knitalong Forum auf Ravelry von Martina Behm ist auch nicht mehr viel los. Aber ich habe lange gezögert, den Viajante zu stricken, weil ich dachte, so ein Poncho steht mir nicht. Und viele haben auch angemerkt, dass die Maße, so wie sie in der Anleitung stehen, einem schnell zu klein werden können, wenn man eben eine größere Kleidergröße trägt oder auch nur mehr Oberweite hat. Und ich habe mal einen Viajante anprobiert und bei mir war es so, mir war er zu eng. Die Designerin sagt ja, man kann den Viajante einfach hochschieben, dann ist der Poncho nicht mehr so lang und man hat mehr Stoff auf den Schultern. Aber ich fand das nicht so schön und irgendwie, ja, hat mich das nicht so ganz überzeugt, als ich den anprobiert habe. Und das Durchschauen der anderen Projekte auf Ravelry hat mir auch nicht viel gebracht, weil wenn ich mir Projekte anschaue, achte ich darauf, mich an denen zu orientieren von Menschen, die eine ähnliche Figur haben wie ich, weil es für mich nicht viel Sinn macht, zu bewerten, ob ich etwas jetzt stricken möchte oder nicht, wenn es von einer Person getragen wird, die eine komplett andere Statur hat als ich. Das kann ich ja gar nicht auf mich übertragen. Und ich habe leider wenig Projekte gesehen auf Ravelry, die ja mir ähnlich waren von der Figur her. Und wenn dem so war, dann haben sie den Viajante anders getragen, als ich ihn tragen wollte und auch trage. Und zwar kann man den ja drehen, wie man möchte. Man kann ihn als Halstuch tragen oder als Poncho. Und was ich schön finde, ist, wenn man die Seite mit den Abnahmen, die eine Seitennaht oder beziehungsweise beide Seitennähte eben auf den Körperseiten trägt. Dann sieht der Viajante von vorne diagonal aus und da finde ich ziemlich hübsch, weil es einfach etwas Modernes hat, diese Asymmetrie. Viele haben den Viajante allerdings so getragen, dass er symmetrisch war, mit den kurzen Seiten an der vorderen Körpermitte und der langen Seite so als Art, nicht Schleier, sondern Schleppe im Rücken. Und ich finde diese Art nicht sonderlich vorteilhaft an mir und Menschen, die eine ähnliche Statur haben wie ich, weil die Abnahmeseite nicht so viel Stoff hat. Sie ist ziemlich kurz, gerade wenn man sie über die Oberweite ziehen möchte und da ist doch nicht viel Weite drin. Die meiste Weite ist einfach auf der Zunahmeseite. Und ich finde, da ist man vorne einfach eingeengt und hat die ganze Weite im Rücken, wo man sie ja eigentlich nicht braucht, denn am Rücken ist man flach. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann habe ich den Viajante doch angefangen, eher als eine Art Beschäftigungstherapie und weil ich dieses Garn loswerden wollte. Ich hatte 200 Gramm davon in meinem Vorrat, habe noch einen dritten Strang dazu gekauft und hatte ziemliche Bedenken, ob mir das so passen wird. Denn ich habe das anfangs drei größer gestrickt, damit der Viajante breiter wird, weil ich ja schon gemerkt habe, mir passt es so nicht, wie es in der Anleitung steht. Und während des Strickens konnte ich die Maße nicht gut abschätzen, während das Ganze auf die Nadeln war. Ich habe den Viajante zwischendurch auch auf größere Nadeln gezogen und anprobiert und da sah er furchtbar kurz aus. Und ja, da war ich einfach verunsichert und dachte mir, wenn die Filigran nicht so teuer wäre oder ich nicht schon drei Stränge gekauft hätte, ich glaube 15 Euro, würde ich noch einen vierten dazu kaufen, weil das reicht ja hinten und vorne nicht. Allerdings habe ich nach dem Abketten gemerkt, dass er doch ganz schön länger ist, als ich dachte. Und vor dem Waschen hatte mir bis zu der Wade gereicht und nach dem Waschen wirklich bis zum Knöchel. Und ich bin von der Passform her total zufrieden. Ich habe das Anfangsdreieck so groß gemacht, dass die Hypotenuse, heißt das glaube ich, die lange Seite des Dreiecks gegenüber des rechten Winkels, 60 cm lang ist. Und ja, ich würde jeden anderen Viajante genauso stricken. Ich habe auch mitbekommen, dass andere die größten Anpassungen so machen, dass sie das Verhältnis der Zu- und Abnahmen ändern. Aber ich bin so, wie ich es gemacht habe, sehr zufrieden und würde es genauso nochmal machen. Was ein bisschen schade ist am Viajante ist, dass mir das Maschenbild getragen nicht mehr so gut gefällt. Lose sieht es noch ganz gut aus, wenn er quasi doppellagig am Boden liegt oder einfach nicht angezogen ist. Und vor dem Waschen hat es mir auch gut gefallen. Es war relativ regelmäßig und eben dicht, aber nach dem Waschen ist das Gestrick sehr auseinandergefallen und dadurch eben ziemlich locker. Ich habe, wie es in der Anleitung steht, mit Nadelstärke 3,0 gestrickt und die Zitronenfiligran hat eine ähnliche Lauflänge wie Wollmeise Lace. Und das sind ja beides, ich glaube, 550 Meter pro 50 Gramm? 100 Gramm, 100 Gramm. Ich komme gerade nicht wirklich drauf, aber ich glaube, es sind knapp 600 Meter pro 100 Gramm wahrscheinlich. Ja, ist also ein bisschen dickeres Lace-Garn, aber für Nadelstärke 3,5 dann doch ein bisschen dünn. Und ich habe mir schon gleich gedacht, ich hätte eigentlich lieber eine Sockenwolle gehabt für den Viajante bei der Nadelstärke, aber ich habe eben genommen, was ich da hatte. Ich bin jedenfalls mit dem Viajante sehr zufrieden. Ich trage ihn auch gern und möchte gucken, wie sehr er ausleiert, weil ich noch zwei Stränge Zitronenfilisilk habe. Das ist ein ähnliches Lace-Garn, das aber 30% Seide noch enthält. Und daraus würde ich auch einen Viajante machen wollen. Der Viajante, den ich jetzt gestrickt habe, der ist in der Farbe Rauchblau. Ich glaube, der Name trifft es ganz gut. Die ersten beiden Stränge, die ich verstrickt habe, waren aus derselben Partie. Und die sind wirklich rauchblau, also ein bisschen, ja, wie der Name schon sagt, nicht so brillant und intensiv, sondern ein bisschen abgedämpft. Aber das dritte Knäuel war leuchtender und heller. Und ich habe am Ende ein wenig alterniert und dann den Rest komplett im dritten Strang gestrickt. Und ich sehe schon, dass der letzte Strang heller ist. Ich habe meinen Freund gefragt, ob er es sieht, und er hat gemeint, ihm fällt nichts auf. Nur jetzt, wo ich es gesagt habe, sieht man es ein bisschen. Die Felisilk ist in Grau. Da würde ich jetzt auch noch einen dritten Strang dazu kaufen. Wenn der Viajante, so wie ich ihn trage, aktuell auch als Poncho nicht weiter ausleiert. Aktuell geht er mir bis zu den Knöcheln, und ich habe gehört, dass bei manchen er schon nach einer Weile am Boden schleift. Und wenn meiner in ein paar Wochen auch am Boden schleifen würde, dann würde ich nur mit den beiden Strängen stricken, beziehungsweise doch noch einen dritten dazu kaufen, aber ihn vielleicht nicht komplett verstricken, sondern nur die Hälfte. Aber das sehe ich dann. Auf jeden Fall ist noch mindestens ein Viajante geplant aus dem Garn, das ich da habe, diese Felisilk. Und ich kann mir vorstellen, noch ein paar draus zu stricken. Was heißt daraus? Insgesamt noch ein paar Viajantes zu stricken. Was lustig ist, denn wie bei der Sandbank auch, war der Viajante eben etwas, das ich nie haben wollte. Ich wollte generell keine Tücher und dieses insbesondere nicht. Und jetzt kann man mich alle paar Tage sehen, wie ich mit meinem dramatischen knöchellangen Poncho bei der Norma ja meine Äpfel kaufe. Aber mir gefällt's. So, das war das dritte Projekt, das ich fertig bekommen habe diesen Monat. Jetzt kommen wir zum vierten, und das ist meine Imogen. Von der habe ich auch schon erzählt. Das ist ein Raglan, der von unten gestrickt wird, was mir sehr gut gefällt. Ich mag diese Raglan von oben Konstruktion nicht. Und das Besondere an der Imogen ist eben das Panel auf der Mitte, vorderen Körpermitte, das ein Lace-Muster ist. Und dieses Muster heißt Frostflowers. Ich erkenne keine Eisblumen, mein Freund auch nicht, aber so heißt das Muster eben. Und ich habe dieses Muster aus weißer Sockenwolle gestrickt, nämlich der Mein White Merino. Ich wollte schon immer mal einen Pulli aus Merino-Sockenwolle haben, weil das relativ günstig ist. Ich habe 3 Knäuel gekauft und dafür 21 Euro gezahlt und die nicht mehr komplett verbraucht. Und ja, die Sockenwolle ist in Weiß. Und ich bin mit dem gar nicht so zufrieden, und ich weiß nicht, ob es am Garn liegt oder an mir. Ich habe eine fertige Maschenprobe von 25 Maschen. Ich habe mit Nadelstärke 3,0 gestrickt, was ich eigentlich gut fände für Sockenwolle an einem Pulli. Aber ich bin mit dem Maschenbild nicht besonders zufrieden. Es sieht irgendwie ein bisschen unregelmäßig aus und hat quasi Rillen zwischen den Maschen, was ich echt nicht sonderlich schön finde. Und dann habe ich mal verglichen, mit welcher Maschenprobe die Mein White Merino an sich verstrickt werden soll. Und das sind 28 Maschen. Und jetzt frage ich mich, ob ich der Sache nicht doch noch eine Chance gebe und nochmal einen Pulli aus dieser Mein White Merino stricke. Einfach weil mir die Idee so gut gefällt, einen Pulli aus Sockenwolle zu stricken. Weil es günstig ist, weil das Knäuel groß ist, weil ich das Garn einfach im Garngeschäft kaufen kann und nicht bestellen muss. Und deshalb will ich dieses Garn einfach mögen und denke mir, vielleicht probiere ich es nochmal und nehme diesmal dünnere Nadel, Nadelstärke 2,5, und vielleicht wird dann das Maschenbild schöner. Aktuell, ja, ist es tragbar. Ich habe die Imogen schon zweimal angehabt und sie gefällt mir auch. Und mir gefällt auch die Dichte des Gestricks, deswegen habe ich sie auch nicht auf dünneren Nadeln gestrickt. Aber ich glaube, ich probiere es trotzdem nochmal. Meine Maschenprobe wurde einfach im Laufe der Jahre lockerer. Socken stricke ich inzwischen mit Nadelstärke 2,0. Und vielleicht ist da Nadelstärke 3 einfach groß für Sockenwolle. Muss ich mal schauen. Aber auch wenn man von der Unregelmäßigkeit des Maschenbilds absieht, bin ich trotzdem nicht so glücklich mit dem Garn gewesen, weil es sich schnell aufspleißt. Und eigentlich habe ich mit diesem Aufspleißen weniger Probleme als die meisten. Ich habe schon einige Garne verstrickt, bei denen viele gemeint haben, oh, das Garn ist aber splitty. Und ich dachte mir, naja, also wenn ihr es mir jetzt nicht gesagt hättet, hätte ich es nicht gemerkt. Ich kann auch reine Baumwolle verstricken und habe in der Hinsicht nicht wirklich Probleme, beziehungsweise nicht in der Art, dass es mich wirklich nervt. Bei dem Garn hat es mich schon genervt. Und was für mich neu ist an dem Pulli, ist die Passform. Normalerweise stricke ich meine Pullover relativ lang, sodass sie quasi bis zur Mitte des Hinterns gehen. Was ich lustig finde, weil wenn ich drüber nachdenke, habe ich das wohl von meiner Mutter übernommen. Die hat mir schon immer gesagt, ja, Jerry, deine Pullis, die müssen über dein Hintern gehen. Ich glaube, so wie sie es wollte, gingen sie komplett über den Hintern. Und ich finde es lustig, dass ich die Sache scheinbar übernommen habe, obwohl ich das als Kind und Jugendliche schrecklich fand. Ich wollte nicht diese ewig langen Pullis haben. Aber jetzt mache ich selbst. Und wahrscheinlich auch irgendwo in der Annahme, dass das Schmeichelhafte an mir aussieht. Aber irgendwann dachte ich mir, und das kam mit dem Cardigan, den ich zuletzt gestrickt habe, mit, wie hieß dieser Cardigan nochmal? Lobelia, genau. Der ist auch viel kürzer als das, was ich gewohnt bin. Und ich fand das eigentlich gar nicht so unschmeichelhaft, dass ich mir gedacht habe, vielleicht soll ich das mal probieren mit den kürzeren Pullovern. Und während ich den Pulli gestrickt habe, dachte ich mir, oh mein Gott, das Ganze ist furchtbar klein. Es sah eigentlich aus wie ein Kinderpulli. Der Pulli hat drei Viertel Ärmel, einen relativ kurzen Oberkörper, von den Achseln bis zum Bündchen oder eben Abschluss unten sind es etwas über 40 cm. Und normalerweise stricke ich mindestens 50. Und auch während der Anproben war ich mir unsicher. Ich meine, ich weiß, dass das Ganze mit dem Waschen größer wird und ich hatte auch eine Maschenprobe. Ich habe nämlich zuerst die Ärmel gestrickt, dann gewaschen und ausgemessen. Und von daher war ich mir rein theoretisch der Sache schon sicher, aber bei den Anproben war das doch ganz schön eng und kurz und vor allem hat das Lace-Panel am Busen sehr gespannt, sodass, ja, dieses Panel urnenförmig war. Am Bauch war es relativ gerade und am Busen hat sich das so schrecklich gedehnt und verformt und hat mir gar nicht mehr gefallen. Aber das hat sich alles mit dem Waschen zum Glück gegeben. Die Taillierung habe ich selbst gemacht. Das mache ich bei den Pullis eigentlich immer. Ich schaue nur, welche Maschenzahl ich anschlagen muss. Und ja, die Taillierung überlege ich mir dann selbst. Das habe ich auch hier so gemacht. Und ich habe an 4 Punkten abgenommen, nämlich an den Seiten und im Rücken. Weil ich bei der Lobelia, die ich zuletzt gestrickt habe, auch gemerkt habe, dass ich im Rücken einfach ziemlich viel Stoff habe. Und ich habe mir meine anderen Pullis angeschaut und ich habe das Problem eigentlich immer. Ich habe einfach ein Hohlkreuz und deshalb habe ich auch Abnahmen im Rücken gemacht. Und das ist sehr gut geworden, hat mir gut gefallen und das werde ich auch so beibehalten. Ja, und insgesamt bin ich doch zufrieden mit der Imogen und möchte das Garn doch nochmal probieren. Was kann ich noch drüber erzählen? Ja, hatte den Pulli zweimal an. Ich kann noch nicht viel dazu sagen, ob diese Sockenwolle jetzt so viel strapazierfähiger ist als reine Merino. Aber ich bin trotzdem irgendwie begeistert von der Idee, Pullis aus Sockenwolle zu stricken. Ich würde auch gerne andere Merino-Sockenwolle verwenden. Die Meilenweit ist ja dafür bekannt, ob Merino oder nicht, dass sie relativ locker verzwirnt und plüschig ist. Und an den Füßen gefällt mir das auch als Socke, aber am Pulli eben nicht so gut. Und deswegen würde ich gerne mal eine andere Merino-Sockenwolle verwenden. Allerdings kenne ich einfach keine, die industriell gefärbt ist. Und ja, finde ich ein bisschen schade. Ich schaue ja viel amerikanische Podcasts und da ist es scheinbar fast schon üblich, dass Sockenwolle immer aus Merino ist. Teilweise sogar 100% Merino. Und oft heißt es dann, ja, und diese Socken habe ich aus der super strapazierfähigen deutschen Sockenwolle gestrickt. Die deutsche Sockenwolle ist ja immer so robust. Und ja, ich finde das irgendwie lustig. Allerdings möchte ich diese harte, kratzige Sockenwolle nicht unbedingt am Körper tragen. Also Regia würde ich dafür überhaupt nicht hernehmen. Mir ist die Regia wirklich zu hart und zu kratzig schon an den Händen. Die Sockenwolle von Supergarne finde ich toll und da überlege ich noch, mir einen Pulli draus zu stricken. Allerdings hatte ich mir daraus mal einen Schal gestrickt und der hat mich schon gekratzt. Und wenn ich mir anschaue, die Imogen geht ja bis zum Hals hoch. Und wenn ich das aus der Aktiv gestrickt hätte, wüsste ich nicht, ob mich das da nicht doch kratzen würde. Deshalb bin ich immer noch so ein bisschen am Zweifeln. Regia hatte eigentlich bis vor ein paar Jahren immer noch eine Merino-Sockenwolle im Angebot. Allerdings gibt es gerade keine mehr. Was ich noch gefunden habe, ist die Regia Merino Silk. Oder ich glaube, die heißt nur Silk und ist eben aus Merino-Wolle und Seide. Allerdings sind da die Bewertungen ziemlich schlecht und das Garn ist auch kaum mehr erhältlich. Von daher bin ich mir aktuell nicht so sicher, welches Garn ich als nächstes probieren wollen würde, ob ich doch die Aktiv nehme. Wobei mich das wieder ein bisschen stört, weil ich möchte ja einfach in das Garngeschäft gehen und mir da 3 Knolle Sockenwolle kaufen und nach Hause gehen und gleich anfangen. Ich bestelle ziemlich viel Wolle und eigentlich gefällt mir das gar nicht so gut. Von daher muss ich mal schauen. Ja, aber die Imogen gefällt mir sehr gut. Das Muster ist von Carrie Bostick Hodge und kostet, glaube ich, knapp 7 Euro auf Ravelry. Das gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen. Ich empfehle, die Imogen Wool zu kaufen, denn die ist mit langen Ärmeln. Und wenn man einen kürzere Ärmel haben möchte, es gibt nämlich noch die Version mit 3/4 Ärmeln und kurzen Ärmeln, kann man sich das aus dem leicht ableiten, habe ich auch gemacht. Andersrum fände ich es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, von Imogen T, eben der Kurzarmversion, zu schließen, wie viele Maschen ich für die Ärmel anschlagen soll. Ja, und das war die Imogen und das ist mein letztes fertiges Projekt für diesen Monat oder diese Episode. Aktuell habe ich ein Projekt auf die Nadeln, an dem ich hauptsächlich stricke. Und das ist Variante Nummer 2. Den stricke ich aus Grail for Sherry als Pure, also nicht aus Lace, sondern 2 Stränge Pure. Und ich habe mal einen Variante in einem Podcast gesehen, eben von dem Knitting Expert Podcast, der aus Grails for Sherry war. Und der hat mich so umgehauen, dass ich das gleich auch haben wollte. Und weil ich kein Lace Garn finden konnte zu der Zeit, habe ich mir eben 2 Stränge Pure besorgt. Ich mache das so, dass ich alterniere, denn die Stränge sind sehr unterschiedlich. Der eine ist der Nobody is Perfect und der andere ein ganz normaler Strang, der Intensität Mittel. Ich wusste gar nicht, dass Grails for Sherry in unterschiedlichen Intensitäten kommt. Und man sieht, besonders jetzt aufgewickelt im Knäuel, die Unterschiede sehr stark. Der eine Strang ist ein bisschen dunkler in allen Farben und ein bisschen intensiver. Der andere ist heller und nicht ganz so brillant von den Farben irgendwie, habe ich das Gefühl. Und wenn man die Farben nebeneinander hält, die ja dieselben sein sollten, zum Beispiel dieses Grün der beiden nebeneinander, da merkt man sehr wohl den Unterschied. Das eine ist ein bisschen gelblicher, das andere bräunlicher und so verhält es sich mit allen Farben. Und ich war erstmal skeptisch, ob das jetzt überhaupt hinhauen wird mit dem Alternieren. Ich habe ja schon ein anderes Projekt aus diesem Garn angefangen, nämlich einen Schal im Fischgrätenmuster. Allerdings ist dieses Muster sehr fest und ich empfinde Wollmeisengarn nicht als besonders kuschelig. Es ist eben sehr glatt und ich fand die Kombination von Garn und Muster nicht gut, allein von der Haptik her. Und deswegen habe ich das geribbelt und den Schal habe ich ohne Alternierung gestrickt. Und hier beim Variante habe ich es so gemacht, dass ich, als ich den zweiten Strang eingeführt habe, dass ich darauf geachtet habe, dass ich immer 2 Runden habe, die mehr oder weniger identisch sind. Das heißt, ich habe dann, als der nächste Farbabschnitt begonnen hat, dann war der meinetwegen lila, und dann habe ich geschaut, dass ich die Runde, die direkt darüber beginnt, auch mit lila anfange. Und so habe ich dann das Ergebnis, dass ich immer 2 Runden habe, die sich relativ ähnlich sehen. Und das habe ich so gemacht, weil ich nicht wollte, dass das Maschenbild oder die Farbflächen zu durchmischt sind oder es gar keine Farbflächen ergibt, sondern ja, dass einfach sehr durcheinander und sehr vermischt wird. Und so wie sich die Farbflächen jetzt entwickeln, gefällt mir das sehr gut. Ich habe wirklich immer abschnittsweise 2 Reihen übereinander, die dieselben Farben haben. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch, dass die sich trotzdem irgendwo noch unterscheiden, aber ich habe halt lila über lila und grün über grün und mir gefällt das sehr gut. Ich habe ja gar nicht erzählt, welche Farben in Grail for Sherry drin sind. Das ist eben dieses Grün, gelb-grün irgendwie, aber es ist einfach schön. Ich glaube, das ist Schwefel von Wollmeise. Und dann ist da eine Art Violett. Ich weiß nicht, ob das Kirsche ist oder Magnolie. Hatte ich noch nie von Wollmeise. Und dann ist da ein Lila, ein dunkles Lila. Und in einem Strang wirkt das Lila sogar fast eher blau. Und ja, ich habe noch nicht viel verstrickt. Das Anfangsdreieck habe ich fertig gemacht und auch zur Runde geschlossen. Und diesmal stricke ich direkt nach der Anleitung von Martina Behm ohne Größenanpassungen, weil mir die Farben zwar super gefallen und ich total gespannt bin auf das Projekt, aber das ist doch ein bisschen arg wild, um als Poncho getragen zu werden. Deshalb wird das nur ein Halstuch. Das Einzige, was ich hier anders mache, genauso wie beim anderen Viajante, sind die Zu- und Abnahmen. Die Zunahmen mache ich links und rechts geneigt, eben nicht diese Schlängenzunahmen aus der Anleitung. Und die Abnahme mache ich als Center Double Decrease, anstatt von links und rechts geneigten Abnahmen, wie sie in der Anleitung stehen. Ich habe den ersten Viajante aus dem Lace Garn mit Nadelstärke 3,0 verstrickt und wollte das bei dem Viajante genauso machen. Allerdings wurde das viel zu locker und ich muss die Pure, die hier eigentlich dicker ist als das Lace Garn von Zitron, mit Nadelstärke 3,0 verstricken anstatt mit 3,5. Fand ich relativ komisch, aber ich denke, das liegt einfach daran, dass dieses Garn so glatt ist. Die Filigran ist ja doch ein bisschen nicht fusseliger, aber ja, einfach nicht so glatt wie das Wollmeisen Pure Garn. Von daher muss ich eben mit dünneren Nadeln stricken, aber ja, es macht mir nichts aus. Es ist trotzdem relativ weich und also es ist kein hartes Gestrick und ja, gefällt mir trotzdem ziemlich gut und ich glaube auch nicht, dass es länger dauern wird. Von daher bin ich trotzdem zufrieden. Und das sind meine aktuellen Projekte, an denen ich, nee, Projekte Plural ist ja vollkommen fehl am Platz. Ich habe hier nur eines aktuell. Ein anderes schwebt mir gerade vor. Ich habe ja vorgestellt letzten Monat, was ich alles für das Jahr 2016 hinbekommen möchte. Das eine Ziel, die Zitronenfiligran zu verstricken, habe ich ja schon abgehakt. Und als nächstes überlege ich, Phils Hugo endlich fertig zu stricken. Den habe ich letztes Jahr um diese Zeit angefangen. Ich wollte ihn Phil entweder zum Geburtstag oder zum Jahrestag schenken, aber ich hatte mit dem Pulli nur Probleme, musste mehrmals ribbeln und hatte dann einfach keine Lust mehr. Und im Herbst habe ich mir dann ein Herz gefasst und immerhin das Vorderteil fertig gestrickt. Allerdings wurde das viel länger, als ich erwartet hätte, da ich die Anleitung nicht richtig gelesen habe, sondern mir gedacht habe, ja, ich weiß schon, ab wann man die Armkugel anfängt. Allerdings wurde die Armkugel sehr viel tiefer, als ich erwartet hatte und dadurch wurde der ganze Pulli insgesamt fast schon ein Kleid. Den unteren Teil habe ich quasi einfach abgeschnitten, abgetrennt und die Maschen aufgefangen und stricke dann an der einen Hälfte einfach nochmal ein Bündchen dran und von der anderen Hälfte nochmal hoch das Rückenteil. Und das ist das Nächste, was ich mir überlege, jetzt den Angriff zu nehmen. Der Hugo, ich glaube, das habe ich vergessen zu erwähnen, ist ein Zopfmusterpulli für Herren von Veronique Avery. Und das stricke ich aus doppelt genommener Holst Coast, die, ich glaube, 55% Wolle und 45% Baumwolle enthält. Und die ist eben relativ weich, deswegen habe ich sie mir ausgesucht für Phil. Und relativ weich ist eine Untertreibung. Das Garn ist sehr weich und wird mit dem Waschen noch plüschiger, dass ich fast Angst hatte, mir filzt das Garn unter den Händen weg. Es ist nicht mal verfilzt, aber es fühlt sich einfach so weich und eben an, dass ich gedacht habe, ja, keine Ahnung, ich konnte einfach die einzelnen Maschen nicht mehr ausmachen und war einfach irritiert. Ja, und dann möchte ich den Pulli einfach fertig stricken. Das Hinterteil muss ich quasi noch komplett stricken. Das Bündchen fürs Vorderteil ist ja nicht viel, aber die Ärmel würde ich höchstwahrscheinlich auch nochmal stricken müssen, weil ich mich vertan habe mit den Zunahmen und sie ein bisschen eng sind. Ich glaube, Phil würde ihn trotzdem tragen. Allerdings merke ich, dass ich nicht glücklich bin mit Pullovern, die nicht so sind, wie sie sein sollen, auch wenn sie nicht für mich sind. Ich habe ja für Phil erst letztens einen Pullover gestrickt, im Herbst, glaube ich. Das war ein Teststrick und ich bin mit dem absolut nicht zufrieden und habe schon mehrmals zu Phil gesagt, wollen wir den nicht wegschmeißen? Ich finde den Pulli so grässlich. Und er sagt, nee, wieso? Ich mag den Pulli, aber ich mag die Passform nicht, die Ärmel sind zu weit, das Bündchen ist zu locker, es ist zu lang und mir gefällt es überhaupt nicht. Und deswegen denke ich mir lieber, stricke ich länger am Hugo, über eine größere Zeitspanne verteilt, aber dann so, dass er so wird, dass ich damit zufrieden bin, als dass ich ihn schnell fertig mache und mich dann jedes Mal ärgere, wenn ich ihn sehe. Ja, aber den Hugo habe ich trotzdem noch nicht angefasst, ich habe ihn nur erstmal ausgepackt. Die Coast, habe ich ja gerade schon erzählt, irritiert mich ein wenig, weil sie so weich ist und ich war mir nicht sicher, ob ich sie nochmal verstricken möchte oder nicht. Und ich dachte mir, ich muss erstmal den Hugo fertig stricken und dann probiere und dann kann ich sehen, ob sie vielleicht schnell filzt. Denn das ist meine Befürchtung, dass dieses Garn einfach so weich ist, dass es nicht haltbar ist. Allerdings ist der Hugo ja bis heute nicht fertig und wurde noch nie getragen. Jetzt ist aber heute, ich fürchte, euch wird die Info nichts mehr nutzen, aber bis heute war Sale bei Holzgarn direkt in Dänemark. Und da habe ich mir 300 Gramm Coast für mich gekauft. Und ich glaube, die 300 Gramm haben 16 Euro oder so gekostet. Und da habe ich die Coast in der Farbe, die Farbe weiß ich gar nicht, aber das war ein helles Grau. Und daraus möchte ich für mich einmal den Dessin Noir en Mouton stricken von La Maison Rilili. Und das ist ein Raglan von oben, was mir eigentlich nicht so gut gefällt, einfach von der Konstruktion her. Und der ist an den Ärmeln relativ eng anliegend und hat auch lange Ärmel, aber der Körper ist ein bisschen weiter und auch nicht ganz so lang. Und den habe ich mir einfach ausgesucht, weil ich das jetzt probieren möchte mit den etwas kürzeren Oberteilen. Und da mir der Imogen so gut gefällt und ich den Dessin Noir en Mouton schon seit langem auf meiner Liste habe, wollte ich das jetzt einfach mal probieren. Ich habe allerdings nur Grau gekauft. Das Modell wird eigentlich in verschiedenen Farben gestrickt. Das hat nämlich Streifen, sowohl auf den Ärmeln als auch am Körper. Und die werden durchbrochen von einem Broken Seed Stitch, heißt das Muster. Und ich werde die Streifen auf jeden Fall nicht machen. Einmal aus dem Grund, dass ich eigentlich gar nichts habe, das gestreift ist. Und ich, ja, eigentlich nicht großartig viel Farben trage. Ich trage viel Blau, viel Grau, viel Schwarz. Weiß ist jetzt neu, weil ich glaube, dass mir das relativ gut steht mit meinen dunklen Haaren und ich das auch mag. Aber das ist schon eine neue Sache für mich. Die Lobelia, die ich letztens gestrickt habe in Pink, ist auch eine Sache, die ich nicht aufmache. Ich habe sonst nichts in Rosa oder Pink. Und da traue ich mich einfach nicht an Streifen ran, so dumm wie es klingt. Außerdem habe ich mir nicht zugetraut, die Farben so auszuwählen, dass es gut zusammenpasst. Bei Norweger-Pullis kriege ich das gut hin und da traue ich mich das auch. Aber bei diesen Streifen war ich einfach komplett irritiert und dachte mir, bevor du es verhaust und du es überhaupt nicht magst, weil es dir zu bunt ist und du eh keine Farben trägst, machst du es halt komplett in Grau. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich diese Strukturmuster stricken werde oder nicht, aber das sehe ich dann. Ich habe dieses Modell schon mal angefangen zu stricken. Eigentlich wollte ich das ja aus meiner Meinwald Merino stricken. Allerdings war dieses Garn von der Struktur her nicht geeignet. Es hatte nicht diesen Fall, weil es eben so locker verzwirnt und plüschig ist. Da habe ich das geribbelt und etwas anderes daraus gemacht, die Imogen eben. Und vom Design her ist dieser Pulli ziemlich ähnlich dem Westbourne von Isabel Krämer. Es sind also beides Raglan von oben mit einem relativ weiten, aber nicht tiefen Halsausschnitt und einer lockeren Passform. Und ich habe den Westbourne schon einmal gestrickt, noch einen angefangen und einen dritten in der Planung. Da habe ich gar nahe, dass nochmal ein Westbourne werden soll. Allerdings glaube ich fast, ich mag den Dessin Noir en Mouton lieber, Was mich anstrengt am Westburn sind die verkürzten Reihen am Anfang. Ich finde von der Passform her schön und auch verkürzte Reihen geben mir in einem Muster irgendwie das Gefühl von Professionalität. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mal einen Pulli gestrickt, der keine verkürzten Reihen hatte und mich nervt das bis heute, wenn ich ihn trage, weil der im Rücken einfach nicht gut sitzt. Da ist der Ausschnitt einfach zu tief. Und ich finde diese verkürzten Reihen im Nacken notwendig und hübsch, aber nervig zu stricken, wenn man nur drei Reihen hat oder Runden hat, die vollständig gestrickt worden sind und dann mit verkürzten Reihen hantieren muss, ohne wirklich was in der Hand zu haben. Das ist mir irgendwie zu fummelig. Wenn der Pulli von unten hochgestrickt werden würde und dann die verkürzten Reihen kämen, fände ich das nicht so schlimm. Aber so habe ich nur die Nadeln in der Hand und kaum Maschen und das geht dann mit Magic Loop und ist einfach nur anstrengend. Und der Pulli von La Maison Rilili wird eben in Reihen gestrickt, bis der Pullover fertig ist, komplett ohne verkürzte Reihen in dem Sinne, dass man erst in der Runde strickt und dann hin und her, sondern man strickt eben die ganze Zeit hin und her, bis der Ausschnitt fertig ist und dann in der Runde. Und das ist mir sympathischer. Und ich kann mir vorstellen, dass ich die nächsten Pullis lieber nach der Anleitung stricke als nach dem Westbourne, obwohl ich vom Westbourne schon sehr begeistert war. Ich mag einfach schlichte Pullover. Ja, und das ist das Nächste, was ich so in Planung habe. Ich habe das Garn erst gestern bestellt. Das heißt, es dauert eine Weile, bis es aus Dänemark kommt. Und ich habe dann heute gleich nochmal bestellt. Keine Ahnung, was mich geritten hat. Ich habe beide Bestellungen schon seit einer Weile im Kopf gehabt. Und gestern und heute ging es dann einfach mit mir durch. Und zwar habe ich mir noch 6 Knäuel à 100 Gramm Merino-Wolle dünn gekauft vom Finkhof. Ich habe von dem Garn schon mal erzählt, nämlich in dem Zusammenhang, dass ich Garne gesucht habe, die dem Garn von Brooklyn Tweed ähnlich sind, allerdings ohne 16 Euro pro 50 Gramm zu kosten. Und dieses Garn habe ich schon lange im Kopf in der Farbe Weiß oder Naturweiß, weil ich daraus gerne einen Quill stricken würde. Der Quill ist ein viereckiges Tuch, ich glaube, es ist ein Quadrat, von Jared Flood, also auch eine Brooklyn Tweed Anleitung. Und das wird eben hauptsächlich in Kraus rechts gestrickt, in diesem Viereck oder Quadrat. Und dann kommt da eine Kante dran. Ich weiß nicht, ob das eine Applied Border ist oder wie genau das gemacht wird. Ich habe die Anleitung auch noch gar nicht, glaube ich. Allerdings ist das Lace-Muster, das dieses Kraus-Rechts-Quadrat umrandet, der Name heißt Old Shale, also das ist ein bekanntes Muster. Und mir gefällt daran, dass es nicht so filigran ist. Brooklyn Tweed zeichnet sich ja oft dadurch aus, dass die Designs ein bisschen rustikaler sind. Und auch wenn nicht mehr viel von meiner Wehrhaftigkeit gegenüber Halstüchern übrig geblieben ist, bin ich trotzdem nicht der Typ für filigrane Lace-Muster. Und dieser Quill gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und den gibt es in 2 Größen, einer kleineren Halstuchversion und einer größeren Deckenversion. Und ich möchte mir gern die Decke stricken. Und da habe ich mir eben die Merino-Wolle Dünn von Finkhof ausgesucht. Die hat 300 Meter pro 100 Gramm und ist dadurch daher dicker als das Garn, das man im Original hernehmen soll, der Loft. Aber ich habe mir die Projekte auf Ravelry angeschaut, die aus diesem Garn gestrickt worden sind und die gefallen mir sehr, sehr gut. Das Garn ist ungefärbt, die haben gefärbte und ungefärbte Garne und die ungefärbten gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich weiß nicht, ob da verschiedene Wollen gemischt werden, was weiß ich, weiße und braune Wolle in verschiedenen Anteilen oder ob das immer nur eine Schaffarbe ist. Aber ja, mich hat das sehr begeistert, was ich online gesehen habe. Von daher dachte ich mir, das wäre der super Garn für dieses Projekt. Alternativ habe ich auch überlegt, ob ich dafür auch Holzgarn hernehme. Allerdings hat mich einfach die Finkhof-Wolle mehr überzeugt, weil da diese natürlichen Farbschattierungen drin sind, die man einfach nicht so gut nachfärben kann und die mir sehr gut gefallen. Und da warte ich eben auf die beiden Garne, bis ich etwas Neues anfangen kann. Und bis dahin stricke ich an meinem Viriante weiter und eventuell an Felzugo. Und das war, was ich euch diese Episode erzählen wollte und konnte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss und bis dahin!